Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, ich begrüße heute Abend am Mittwoch, dem 12. März 2014, alle Anwesenden hier in der Mittwochskonferenz der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir beginnen wie immer im Pad oben mit organisatorischen Geschichten. Es ist 20.49 Uhr. Wir hatten einen längeren Smalltalk über verschiedene Geschichten. Ein kurzer Orga-Hinweis an dieser Stelle. Keine Abstimmungen finden nach 22.30 Uhr statt. Dann kommen wir zur Festlegung des Versammlungsleiters. Ich schlage mich jetzt mal selber vor. Gibt es Gegenvorschläge oder Gegenrede? Wir sind alle heilfroh. Gut, dann ist das so beschlossen. Aufnahme wird von Wischer durchgeführt. Das wird dann auch hochgeladen und verlinkt und so weiter. Wortmeldungen machen wir im Mumble-Chat. Außer es sind so viele, dass wir ausweichen müssen. Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Schaut euch das mal an. Gibt es da irgendwelche Probleme damit? Dann ist das so beschlossen. Ich möchte nur noch kurz mal darauf hinweisen, in den vergangenen Wochen wurde immer gesagt, es wäre schön, wenn ausführlich mitprotokolliert würde und wenn Leute die Kommentare reinschreiben und ich verwenden, dann auch kurz dahinter schreiben, wer das ist, damit man das nachhalten kann. Ja, dann kämen wir zur Übersicht offene Aufgaben und Projekte. Jetzt meine Frage, gibt es da etwas Neues oder wollen wir über die Liste drüber gehen oder wollen wir das überspringen? Also gibt es etwas Neues und wollen wir uns damit beschäftigen? Das klingt ganz stark nach Nein. Deswegen gehe ich zum nächsten über. Vorher Festlegung Protokollführer. Ich würde vorschlagen, wir machen das wie immer alle. Und dann bräuchten wir noch jemanden, der das im Anschluss ins Wiki überträgt. Wer ist der Freiwillige da? Kann ich machen. Ich danke dir. Trägst du dich rein? Ja. Wunderbar, dann ist das so beschlossen. Dann haben wir jetzt die Festlegung der Tagesordnung. Da wir einige Punkte haben, würde ich vorschlagen, dass wir das tatsächlich nach unserem bewährten Schema machen. Jeder Anwesende kann insgesamt 3 Pluspunkte vergeben und kann die beliebig aufsplitten. Also 3x plus 1, 1x plus 2, 1x plus 1 oder 3x plus 1. Ich gebe uns 2 Minuten Zeit, vergebt eure Pluspunkte und danach legen wir die Reihenfolge der Tagesordnung fest. Nein, es gibt kein Minus. Minus ist nicht legitim. Aber es wird zur Kenntnis genommen. Wie war das mit der Wortmeldung? Einfach WM hier in den Chat schreiben. Aber jetzt werden erstmal Punkte verteilt. Noch kurz zur Erläuterung. Ich habe mein Thema da das erste da angesetzt mit der Aphelia Marina Maisband, weil ich mir fehlt die AG Europa hier. Die gibt es ja nicht mehr oder jedenfalls nicht, ist ja nicht für jeden offen und jeder kann ja, will sich nicht jeder einbringen da und deswegen habe ich das mal hier mit reingesetzt. Weil ich finde, es ist schon ein bisschen streift unser Themengebiet auf alle Fälle mit dem Imperialismus, das möchte ich nicht total, ich weiß nicht, wo man das sonst behandeln soll. Ja, nicht hier. Also, was du gerade gesagt hast, Euro Europa, kannst du oben hingehen, kannst du sofort mitmachen, ist offen. Ist auch vergiss es. Nee, Wischer, da gehe ich nicht hin, das kannst du ja, nicht aber verlangen von dem. Du hast gerade eine Unterstellung gemacht, das wäre nicht offen, das ist schon mal falsch. So, dann dieses Thema hier zu behandeln, hat überhaupt nichts in der AG zu suchen, warum soll ich über eine Meinung von irgendeiner Person reden, who cares? Und wir machen hier unseren Stuff und nicht irgend so ein Pseudo-Zeug. Ja, also wenn der dritte Weltkrieg kommt, ich meine, gut, dann haben wir unsere Bankenbilanzen und so, unsere tolle Utopie. Ja, denn es ist super, wenn wir jetzt darüber reden, dass der dritte Weltkrieg kommt, bringt uns jetzt voll viel weiter. Lest ja ein Büselung vielleicht durch. Andere politische Parteien sehen es doch durchaus kritischer, als jetzt das bei den Piraten der Fall ist. Ja, dann geht doch dahin. Genau. Klasse Meinung hier. Ich würde an dieser Stelle auch sagen, dass unsere Themengebiete recht klar umrissen sind und ich jetzt auch nicht wirklich einen direkten Zusammenhang mit unserer AG sehe. Ja, dann muss ich halt so eine Alternativgruppe bilden neben der AG Europa. Also ich würde ein eigenes Ding, piratisches Mandat mal wahrnehmen, oder wie? Das ist eine super Idee. Ich gratuliere zu dieser guten Idee. Gute Einsicht, ja. Was hat er gesagt? Ich habe ihn stumm. Er wollte eine alternative AG Europa jetzt bilden. Und ich finde, das ist eine total gute Beschäftigung für ihn. Ja, finde ich auch gut. Also Moment mal, wenn ich wieder das höre, dass da Leute stummgestellt werden würde. Es wird hier keiner stummgestellt, Stefan, aber jeder hat das Recht, dich lokal auf seinem Rechner stumm zu stellen. Stefan, der große Vorteil wäre auch, dass du natürlich in deiner eigenen AG Rechte hättest für den Raum. Ne? Da könnte dich auch keiner mehr stummstellen. Es wird hier aber keiner stummgestellt. Aber das ist der Unterschied zwischen an Praxis, ja. Kurze Frage an den Stefan. Siehst du jetzt irgendwie, dass vielleicht jetzt an diesem Beispiel Europapolitik, was jetzt aktuell vielleicht jetzt ist, NATO, wird jetzt so eine Dualität aufgebaut, nur NATO gegen Russland. Siehst du, dass die irgendwie unterschiedliche Geldsysteme haben oder macht das gleich? Sorry, wenn wir das zum Top machen, richtig, ob da unterschiedliche Geldsysteme gibt, wir versuchen gerade nämlich die Tagesordnung zu bestimmen, die wir heute durchgehen und jetzt nicht auf die Diskussion anzufangen. Nee, tut mir leid, ich wollte nur dieses in den Raum geworfen. Es stimmt kaum jemand ab, was ist da los? Also ich sehe jetzt auch relativ wenig Abstimmung, deswegen würde ich mal fragen, haben sich alle eingetragen, denn sonst würde ich das schließen und mal zusammenfassen. Wichtig wäre es doch auf AMT zu hören, sich alle eingetragen haben und das bitte hier solide, sich einzutragen. Vielen Dank. Wo? Wer geht das für Mitglieder? Nein, nee, jeder, der hier ist, hat das Recht zu sagen, ihn interessieren bestimmte Tagesordnungspunkte und nach dem Zuspruch der Tagesordnungspunkte wird festgelegt, was zuerst behandelt wird. Okay, danke. Ist für alle offen, darf sich jeder eintragen. Ich geb euch noch 30 Sekunden. 30 Sekunden oder 13? 30 Sekunden. Ich zähle hier runter bis 58:40. Aber in der Zwischenzeit ist auf jeden Fall klar, dass der TTIP-Artikel Platz Nummer 1 einnehmen wird. Deswegen können wir mit dem schon starten. Ja, also, ich weiß, was das Ganze noch in der Sitzung oder nach der Sitzung, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben ja diese tolle Dokumente dazu, die TTIP, und es ist jetzt angedacht, vor allem das Kapitel Financial Services ein bisschen zu analysieren und was drüber zu schreiben. Und der Bugi war so frei und hat einfach mal drauf losgeschrieben. Und den Artikel habe ich jetzt hier mal verlinkt. Und es bedarf jetzt quasi da Weiterverarbeitung von uns, euch, wie auch immer. Schaut euch das mal an, was man, ob man jemals gebrauchen kann, ob das alles so korrekt ist, whatever. Dürft ihr dann unten da drunter unter dem Artikel gern kommentieren, damit wir da was Schönes schreiben können für unsere privaten Webseite. Ach ja, da habe ich noch den Link reingemacht von der ersten, das ist eine Teilübersetzung, ich weiß nicht, wo die herkommt. Von mir. Die ist von dir, das ist von dir, alles klar, gut. Genau, da kann ich auch kurz ein paar Worte dazu verlieren. Ich habe einen Großteil der Blöcke, der Übersetzungsblöcke auch gefunden, und zwar in den direkten Texten der EU-Gemeinschaft, und ich habe keinen Absatz gefunden, der so nicht bereits Standard innerhalb der EU-Wirtschaftsgemeinschaft existieren würde. Also es sieht so aus, als wären sämtliche der Artikel, die da drin stehen, in dem Bereich von Finanzdienstleistern identisch mit den Vorschriften, die bereits in der EU existieren. Okay, das steht jetzt ja aber nirgendwo. Wo kann ich das nachlesen und nachvollziehen? Das kannst du dadurch nachvollziehen, dass ich es jetzt an dieser Stelle sage und noch reinschreiben werde. Okay. Das ist vielleicht genau in dem Rahmen relevant, als dass wir einfach rausschauen, welche der Teile sind relevant und unter Umständen brisant in den Abkommen, das da geschlossen wird. Also ich habe die Artikelweise rauskopiert aus originalen Lex-EU-Artikeln, zum Teil bei Verhandlungen, die mit Chile stattfanden. Also über Handelsabkommen mit Chile, da sind genau identische Wortwahlen aufgetreten. Insofern nicht unbedingt komplett der Regelungen, die jetzt in der EU entsprechen, sondern Regelungen, die von der EU mit anderen Handelspartnern geschlossen werden. Und da müsste man einfach mal schauen, gibt es da bestimmte Punkte, über die man genauer diskutieren möchte, und Gefahren, die dadurch entstehen. Ich habe bis jetzt in dem, was ich mir rein übersetzungstechnisch angeschaut habe, nichts gefunden, was ich persönlich für brisant erachten würde. Aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Wann möchtest du das Treffen zum Verfassen von dem Artikel ansetzen? Ich hätte jetzt da kein besonderes Treffen eingesetzt, weil bisher hat noch niemand was dazu geschrieben, ob es überhaupt notwendig ist. Vielleicht finden das alle super. Also ich stehe gerne grundsätzlich bereit, denn als Übersetzer von dem Ganzen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ich meine Perspektive einfach sprachlich mit einbringen kann, falls irgendwelche Fragen in dem Bereich da auftreten. Also für mich wäre es jetzt nur wichtig, dass wenn du jetzt sagst, es gibt alles schon, dass man das irgendwie nachvollziehen könnte und dann halt das schaut, wie sich das in dem Artikel, den Bunker jetzt geschrieben hat, irgendwie widerspiegelt oder eben nicht widerspiegelt. Und wenn die Leute ansonsten zu dem Artikel was eine Meinung haben, dann dürfen sie sie, wie gesagt, gleich in den Pad unten da mit reinschreiben und da Kommentare zu abgeben, bitte. Genau, das Pad habe ich jetzt momentan auf Public und Public Read Only gestellt. Das heißt, Leute, die da schreiben wollen, müssen sich anmelden. Nee, das haben wir gerade, glaube ich, aneinander vorbeigeredet. Ich meine den Artikel von Bookie. Ach so, entschuldige, dann haben wir tatsächlich aneinander vorbeigeredet. Gut, weitere Beiträge zum Artikel 1, zum Top 1, sorry. Ansonsten, jeder ist herzlich dazu eingeladen, sowohl das Original als auch diese Teilübersetzung von Sektion 6 sich anzuschauen, nachzuhalten in dem verlinkten Piratenpad. Und würde mich freuen, wenn da irgendwas Interessantes am Ende bei rauskommt. Ansonsten würde ich vorschlagen, die Einladung an alle zur Mitarbeit an besagtem Artikel. Und dann würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Gibt es Gegenrede? Ja, das Freihandelsthema ist schon abgearbeitet. Ui, das geht bei euch schnell bei euch durch. Hast du spezifische Fragen, Anregungen und Ding dazu mit der Übersetzung, die bereits da ist, oder mit den Überlegungen, die da relevant sind, dann bitte immer gerne her damit. Jetzt eine spezifische Frage im Einzelnen oder im Spezifischen? Wie du möchtest. Macht ja nichts. Ich nehme mich nur am Wundern über deine Moderation hier. Also du bist ja echt Junge. Ich sehe noch nicht so viel in dem Artikel drin und auch in der Ding noch nicht. Deswegen frage ich, hat jemand etwas beizutragen? Also ich möchte jetzt nicht unbedingt von einem Top zum nächsten rushen. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, gibt es substanziell etwas, was die Leute hier beitragen wollen zur Diskussion? Wenn das ja ist, dann diskutieren wir gerne weiter und detaillierter darüber. Also ich persönlich fand die Geschwindigkeit perfekt. Ich auch. Ich auch. Ich finde die Tagesordnungspunkte, die hier die Geschwindigkeit rauschen, perfekt. Also zum nächsten. Gut. Wunderbar. Ja, dann sind wir beim nächsten. Also ich habe es jetzt dann da gelesen und muss und stelle fest, mit diesem Instrument, was ich gerne bringe, der Eigenkapitalreservierungsfaktoren, die kann man jederzeit festlegen und diesen ganzen Kram damit tatsächlich immer noch aushebeln. Ja, das habe ich auch rausgelesen, dass tatsächlich die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten bzw. der Vertragsparteien, wie es im Juristendeutsch richtig heißt, so weit sind, dass sie tatsächlich auf ihren eigenen Hoheitsgebieten genau die Regelungen festlegen können, nach denen die Finanzdienstleistungen angeboten werden. Und das ist ja mal eine sehr schöne Geschichte. Finde ich gut, dass das vertraglich festgelegt wird. Also ich habe bis jetzt... In dem, was ich bis jetzt übersetzt habe, habe ich nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, nee, geht gar nicht. Und das hat mich sehr überrascht. Ich hätte nämlich etwas Gegenteiliges erwartet. Ja, dann haben wir ja all denen zu danken, die immer noch auf den Mindestreserveregeln herumreiten, inklusive IWF, sodass dieses Instrument der EK-Reservierung immer noch nicht bei vielen auf dem Radar ist und anscheinend auch nicht bei denen, die das verfassen. So sieht das aus. Gibt es noch weitere Beiträge zu Top 1? Sonst schließe ich den und gehe über zu Top 2. Ja, lieber zum Top 2 übergehen. Gut, dann sind wir bei Tagesordnungspunkt 2. Was ist Geld? Mehrheitsmeinung der AG. Ich bitte alle mal den Link aufzurufen, Geldschöpfung. Und übergebe an Pavel. Also ich ging immer davon aus, dass das Geld durch Kreditvergabe entsteht und durch Kredittilgung verschwindet. So, und dann habe ich so überlegt, also die Differenz davon ist das Geld. Und jetzt möchte ich die allgemeine Meinung haben. Ja, also diese Frage, was ist Geld? Darüber wird nicht erst seit gestern philosophiert. Darüber wurde vor 100 Jahren und ich glaube auch, bin überzeugt, auch vor 300 Jahren schon philosophiert. Und es wäre mit Sicherheit mal eine feine Angelegenheit, hier mal zu trennen. Das rein technisch zu sehen, dann sage ich, Geld ist einfach eine Zahl, die auf einem gemeinschaftlich vereinbarten, kurztext staatlichen Informationsträger vorhanden ist und abrufbar ist oder durch die Gegend getragen werden kann. So, jetzt kommt der andere Aspekt hinein, von dem ich sage, der ist davon völlig unabhängig. Was ist es rechtlich? Hier halte ich mich jetzt zurück. Und da gibt es eine dritte und eine vierte Bereich. Und ein dritter wäre, ab wann ist etwas Geld? Da kommt man wahrscheinlich schon eher dann zurecht, indem man sagt, es ist das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel. Es bedarf keiner juristischen Festlegung, wie auch immer. Das kann man dann so erweitern. Also wenn man das mal unterscheidet, betrachten wir nur mal den rechtlichen Bereich. Wie kann man das in den Griff kriegen? Oder betrachten wir nur den technischen Bereich? Und ich behaupte, dann kommt auch aus dem ganzen Gewirrwarr der jetzt wieder zuletzt aufgeflammten Diskussion ein bisschen Ruhe hinein und Ordnung. Also mir geht es darum, um die Mehrheitsmeinung der AG. Ist ein bisschen falsch. Also du hast den Titel falsch benannt und deswegen hat Axel jetzt einfach drauf losgeredet, ohne anzugucken, was es geht. Also hier geht es um die Mehrheitsmeinung der Geldschöpfung. Also die Frage, was ist Geld, wird hier nicht behandelt. So im Detail. Kann ich auch kurz auf dich eingehen, Paul? Lass mich kurz ausreden, bitte. Und deine Frage, ja, na klar, ist da eine Differenz dazwischen, aber nein, es ist nicht die allgemeine ganz eigentliche Veränderung, sondern weil ja Geld auch auf andere Wege als Kredit entstehen kann. Also es ist nicht zwangsläufig immer die Geldmenge, sondern es ist nur die Veränderung der Geldmenge, ein Teil der Veränderung. Und damit, ja, ich hoffe, das hast du, ja, so. Diese Mehrheitsmeinung, also wie ja auch da in der Abstimmung war, beschreibt ja zunächst nichts anderes als nur ein Vorgang, der einfach stattfindet. Und dabei entstehen Zahlen, das nennt sich Geld, und dieses Geld hat eine Lebensdauer und wird irgendwann vergehen. Mehr wird ja da gar nicht beschrieben. Es wird nur das Prinzip erwähnt. Geld ist nicht einfach da und wechselt seinen Besitzer hin und her, also irgendwer hat es gerade immer, sondern tatsächlich gibt es etwas, wo etwas entsteht und vergeht. Mehr beschreibt der ganze Artikel ja zunächst erst gar nicht. Weder Interpretation noch sonst was. Ja, das ist richtig. Aber wenn das Geld durch Kredit entsteht, dann ist es da. Und wenn das getilgt wird, ist es weg. Aber wenn es da ist, dann ist es da. Also dann ist das Geld da. Also ich glaube, ich brauche noch in die Grundschule zu gehen. Pavel, da hast du recht. Die ganze Diskussion geht hier schon seit Jahren um. Geld entsteht durch Zeit. Zeit entsteht durch Arbeit. Wenn ich meine Arbeitszeit als Geld einsetze, berechnet sich das auch, oder? Dann passen wir mal die Löhne am Preis-Leistungs-Verhältnis an, dann kommen wir hier auch schon auf den Konsens. Und dann sind wir auch schon auf dem demokratischen Weg. So sehr ich dir zustimme, wir haben eine Wortmeldungsliste und da ist jetzt Rudi dran. Rudi, mach doch mal. Dankeschön. Pavel, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen, aber ich sage dir auch, der ist falsch. Und wenn du jetzt vielleicht mal meinen Gedankengang nachvollziehen würdest, dann würdest du auch selber merken, dass deiner falsch ist. Wenn ich zum Beispiel sage, was ist ein Auto? Und nach deiner Argumentation ist ein Auto das, was zwischen dem Bau des Autos und der Verschrottung des Autos passiert. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Naja, mir geht es eigentlich nur darum, dass wir definiert haben, dass Geld entsteht durch Kreditvergabe. Das ist nur unsere Mehrheitsmeinung. Ich wollte das ist eigentlich, eine Art. Aber das ist in der Mehrheitsmeinung drin. Da müssen wir das verändern eigentlich. Herr Pavel, wir haben es nicht definiert. Ich sage, wir haben festgestellt, dass es so ist. Na gut, dann haben wir festgestellt, dass das Geld nach unserer Mehrheitsmeinung, das ist diese Differenz ist. Geld entsteht nur durch Arbeitskraft. Nein, Werte entstehen nur durch Arbeitskraft. Geld als Gegenstand. Nein, Geld ist ein Maßstab dafür, aber ja, dieser Maßstab ist nicht. Aber wir haben gesagt, Geld entsteht durch Kreditvergabe. Also Das ist doch ein Satz, das ist doch ganz klare Sache. Das ist die Geldschöpfung der Geschäftsbanken, ja. Das ist eine andere Wirtschaft, wo wir darüber reden. Das ist eine Finanzwirtschaft. Über die Realwirtschaft kann da bei der AG Geldordnung ja nicht geredet werden, oder? Tendenziell nein. Aber wir haben doch immer diese Geld, also Kredit, also Schuldberge und Guthabenberge. Die genau. entstehen durch Kreditvergabe. In erster Linie, ja. Ja, dann haben wir irgendwie einen Begriff, was Geld ist. Nein. Thomas. Hi. Also, ich denke, der wesentliche Charakter des Geldes ist schon in dem Rechtlichen. Also, ohne das jetzt auszubreiten, also Geld ist in erster Linie in der Verpflichtung. Ist der Verpflichtungsteil auf der Kreditnehmerseite, der dann wandert, sozusagen. Also, der Kredit besteht ja aus der Forderung und der Verpflichtung auf der Bank und der Forderung steht beim Kreditnehmer eine Verpflichtung und der Verpflichtung eine Forderung gegenüber. Und das Geld ist diese Verpflichtung, sozusagen, die auf abstrakte Art und Weise weitergegeben wird. Geld ist in erster Linie Glauben. Das wird ja schon von Kindergarten hin impliziert. Du musst glauben. Entweder du glaubst daran, oder du kannst keine Kredite vergeben. Das ist richtig. Geld ist letztendlich, also wenn wir es pragmatisch runterbrechen, wir haben mehrere Ebenen, auf denen wir Geld betrachten können. Wir können die juristische Ebene betrachten, wir können die Buchhaltungsebene betrachten, die ist zum Teil durch diese Kreditschöpfung abgedeckt, und es gibt noch andere Ebenen, wo wir das betrachten können. Und je nachdem, welche Betrachtungsebene wir wählen, unterscheiden sich eben die Betonungen dessen, was man sich anschaut. Wenn man sich Forderung und Verbindlichkeit auf der einen Seite anschaut, letztendlich steht immer der Glaube daran, dass derjenige, der die Forderung hat, letztendlich von demjenigen, der die Verbindlichkeit hat, einen entsprechenden Gegenwert kriegt. Denn sonst würde er Geld als Maßstab dafür, für diese Interaktion nicht annehmen. Aber ich glaube, wir gehen relativ weit in eine Diskussion rein, die wir jetzt eigentlich gar nicht haben wollen. Deswegen okay, die Frage. Ich wollte das auch nicht unterbrechen. ATM, mach da mal bitte deine Moderation weiter. Ist korrekt. Deswegen ist die Frage, Pavel, was genau möchtest du mit dem Tagesordnungspunkt erreichen? Was sollen wir ändern? Beziehungsweise welche Informationen brauchst du, dass wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergeben können. Ich brauche eine Information, wenn ich Geld im Namen von unserer AG Geldordnung den Menschen erkläre, den 99,9%, was soll ich ihm erklären, was Geld ist? Darum geht es mir. Nicht das, was Arne erzählt. Geld ist Anspruch an sowas. Ja, dann komme ich mal wieder mit meiner Eingangsrede, als ich noch offenbar auf dem falschen Dampfer war. Also wenn mich jemand fragt, was Geld ist, dann sage ich, das ist die Zahl, das ist die Zahl auf deinem Konto, lautend auf dem Euro, oder wenn du nicht auf deinem Konto hast, dann trägst du halt mit dir herum. Das ist erstmal das Geld. So, und wenn er jetzt weiter bohrt, rechtlich, dann muss ich sagen, dann werde ich passen. An der Stelle hört es bei mir im Moment auf. Und wenn man allgemein fragt, ja, warum ist das eigentlich Geld? Dann sage ich mal im Prinzip ganz einfach, da werden Waren angeboten und Dienstleistungen, die haben einen Preis dran geschrieben, eine Zahl mit einer Währungseinheit. Und deswegen hat das Geld überhaupt einen Wert. Naja, gut, wir gehen zum nächsten Punkt, also wir drehen uns immer im Kreis und ja gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Deine Frage wurde notiert, Rudi hat noch eine Wortmeldung und dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Genau, ich wollte dir noch sagen, Pavel, wenn du gefragt wirst von 99,9% der Bevölkerung, was ist Geld, dann antworte doch bitte, die AG Geldordnung und Finanzpolitik hat keine Antwort auf diese Frage, derjenige soll doch bitte in den Duden gucken. Die ist doch nicht vonnöten, weil es ein wissenschaftlicher Diskurs ist, der 99% der Leute, der Interessenten da und der potenziellen Wähler vorbeigeht einfach. Genau. Das ist genauso wie 99% an der Wählerschaft vorbeigeht. Deshalb kriegen wir auch nur 2 oder 3% bei der Europawahl. AG Geldordnung. Allein diese Wortschöpfung. Geldordnung. Das ist doch schon an der Essenz dran vorbei, Jungs. Philosophische Diskussionen können wir gerne führen, würde ich aber in das Thema sonstige... mit philosophisch zu tun, das ist falsch gewählt. Das ist historisch gewachsen und vielleicht durchaus falsch gewählt, aber ich würde das trotzdem unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges gerne diskutieren. Hat vielleicht auch tatsächlich einen sinnvollen Einfluss, deswegen möchte ich die Diskussion nicht abwürgen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt verlagern und zu Top 3 kommen. Top 3 von mir eingestellt, ich habe einen Vortrag von Professor Hohmann zusammengefasst in einer kurzen und in einer langen Fassung und möchte dessen Thesen gerne zu einer Abstimmung für die Mehrheitsmeinung stellen und dann möchte ich das Ganze so formulieren, dass man das Ganze in Form von einem Artikel tatsächlich auch der Allgemeinheit zumuten kann, denn so fachorientiert, wie dieser Artikel momentan formuliert ist, glaube ich, dass er an dem Interesse von 99% der Leute völlig vorbeigeht und da hätte ich gerne Hilfe bei. Kommentare, Meinungen. Wer hat denn den Artikel schon gelesen? Ich nicht. Ich wäre dankbar, wenn man den hier jetzt links mal posten könnte. Danke. Gepostet ist er. Ansonsten, wenn du auf das C der AG Geldordnung und Finanzpolitik gehst, dann siehst du dort zwei Links. Im oberen Link beim 14er ist das Tagesordnungspad und dort befinden wir uns momentan in Zeile 75. Und dort ist auch der Link nochmal da. Nee, das ist mich zu kompliziert. Das hat sowas wieder von wie von einer Universität. Mach das einfach hier rein, dann kann ich da klicken. Schon passiert. Schon passiert. Link ist drin, du kannst ihn anklicken, kannst anschauen. Soll ich euch etwas Zeit zum Lesen geben? Na gut, alles lesen würde sowieso nicht gehen. Maximal die Kurzversion. Genau. Das wäre mein Vorschlag. Lest euch die Kurzversion durch, dann habt ihr einen ersten Eindruck und dann kann man damit, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren und weitergehen. Ja, hatte ich ja Widerspruch angemeldet. Dazu kommen wir auch gleich, ja. Aber ich AMT, würde kannst aber du ich mir, würde Entschuldigung, AMT, kannst du mir kurz den Link über Mail schicken? Ja, mache ich. Kleine Sekunde. Okay. Eine kurze Frage zwischendurch. Ihr wollt nicht, dass ich das jetzt alles lese hier, oder? Nur die Kurzversion, bitte. Nur das, was oben steht, diese eine Seite. Nicht die Langversion. Das ist jetzt ziemlich eins zu eins, die Kurzversion, was der Hohmann auch selber in dem in der Vorlesung da bei der Maximilian-Ludwigs-Universität darüber gebracht hat, oder? Das ist das, was ich kondensiert rausgezogen habe an Informationen, insbesondere diese Schlussfolgerung, die da am Ende steht von der Kurzversion. Wann hört die Kurzversion auf? Bei der zweiten Überschrift, Ergänzungen und Kritik an Thesen okay, und Analysen. Okay, okay. Also wenn du die Schlussfolgerung gelesen hast, dann hast du quasi die Quintessenz dessen erfasst, was er in dem Vortrag sagt. Und Stefan hatte eine massive Kritik, die er gerne anbringen möchte. Ich möchte bloß allen noch eine knappe halbe Minute geben, um den Artikel, also die Kurzversion, fertig zu lesen. Und dann würde ich in die Diskussion einsteigen. Schulem, ich habe dir den Link schon geschickt. Hast du ihn? Du bist ja ein ganz fleißiger AMT. Ist ja richtig viel Arbeit drin, wow. Ja, es ist die lange Analyse ist im Prinzip mehr oder weniger eine... Ja, Absatz für Absatz, Protokollierung dessen, was er sagt, weil insbesondere die Beispiele, die er heranzieht, die wir vielleicht später auch nochmal kurz andiskutieren können, weiter unten in der Langversion, sehr interessant sind und tatsächlich auch sehr hilfreich sein können bei der weiteren Erarbeitung von unseren Positionen. Zur kurzen Information, dieser Artikel war ein halbes Jahr lang nicht zu, also dieser Vortrag war ein halbes Jahr lang nicht verfügbar. Davor stand er auf YouTube, wurde dann runtergenommen, angeblich aus Urheberrechtsgründen und so weiter, und wurde vor kurzem erst wieder von der LMU hochgeladen. Und um zu verhindern, dass dieser Artikel jetzt wieder irgendwo verschwindet, also dieser Vortrag, habe ich den jetzt mal hier komplett quasi Absatz für Absatz durchprotokolliert, damit wir tatsächlich die Erkenntnisse rausziehen können und damit arbeiten können. Nicht, dass das wieder im Orkus verschwindet und man, und das Ganze der Vergessenheit anheimfällt, weil ich finde es eines der interessantesten Vorträge, die ich in den letzten 2 Jahren gehört habe. Fürs Protokoll, Julius Maximilian Universität war das, oder? JMU. Ludwig. Ludwig mit Maximilian. Also Ludwig war Vorname. Genau. Okay, das habe ich dann so ganz offen. Also nicht Lothar Matthäus Universität. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass soweit die Kurzversion zumindest gelesen wurde. Ich würde Stefan, der seine Gegenposition formuliert hat, den Vortritt lassen und würde dann an Axel übergeben. Ist das okay? Gut, danke. Danke, Stefan. Ja, so gegen diesen Max Weber, diese These, ein einzelner Betrieb, der innerhalb eines kapitalistischen Systems nicht nach Rentabilität strebt, ist zum Untergang verurteilt. Das setzt ja so diesen Systemimperativ des Wettbewerbs oder so, der Marktwirtschaft, der wettbewerbsorientierten voraus. Ja. Und ja, dem stimme ich jetzt also nicht als Ultima Ratio so zu. Ich meine, in unserem kapitalistischen System jetzt mag das der Fall sein, so wie wir es jetzt kennen, aber... Darum geht's ja. Es geht um eine Beschreibung der Zusammenhänge im jetzigen System unter Wettbewerbslogik. Aber selbst da, ich denke, es gibt auch Non-Profit-Organisationen und ich will nicht sagen, dass die alle zum Untergang verurteilt sind, auch wenn du jetzt nicht einen positiven Cashflow dann zurückbringst und da was ich für Rendite da erwirtschaftest. Ich glaube auch mit einer Null-Rendite, mit einer stabilen, bist du nicht dem Untergang verurteilt, sondern du kannst es eigentlich, also viele Gesellschaftsformen, wo sich da so organisieren jetzt auch, was verstärkt jetzt aufkommt, gerade im Süden Europas, die können sich ganz, jetzt auch... Ich bin bei dieser Analyse durchaus bei dir, aber hast du dir den ganzen Artikel durchgelesen, denn sonst kämest du zu dem Punkt, wo er genau ausdifferenziert sagt Folgendes. Es gibt genau bestimmte Bedingungen, unter denen sich moralisches Verhalten am Markt durchsetzt. Nicht, weil moralisches Verhalten gut ist, sondern weil es von den Konsumenten gewürdigt wird und deswegen zu Vorteilen am Markt gereicht. Das heißt, wenn das moralische Verhandeln marktkonform ist, dann wird es auch gewürdigt, aber nur unter diesem Zusammenhang. Und dass das die notwendige Bedingung ist, das ist ein Problem. Mehr sagt er nicht. Kurze Frage, gewürdigt womit? Ganz einfach, Beispiel Trigema. Trigema produziert in Deutschland, man kann darüber diskutieren, ob die Näherinnen adäquat bezahlt werden, auf jeden Fall können sie von dem Geld einigermaßen leben und das Ganze ist einigermaßen hochqualitativ. Trigema wirbt damit und schafft es, sich relativ stabil in einem mittleren Marktsegment in Deutschland zu etablieren. Eben genau, weil die Leute wissen, die dort einkaufen, ja, wir kaufen hier deutsche Produkte nach deutschen Wertstandards und nach deutschen Löhnen und das wird durch die Konsumenten gewürdigt. Wird also eine ethische Produktion durch den Kauf der Produkte gewürdigt, durch den Markt, also durch die Leute, die einkaufen gehen, dann kann sich ethisch-moralisches Verhandeln durchsetzen. Aber es ist eine notwendige Bedingung. Ansonsten scheitern Firmen. Gottes Willen. IMF, du bist ja klar, über was du redest, oder? Es geht um die Motivation der Leute innerhalb von einer Marktwirtschaft. Also ich stimme dir zu, ich stimme dir soweit zu, nur mathematisch gesehen glaube ich nicht, dass für die meisten dann noch in Zukunft quasi was übrig bleibt, weil das mathematisch sich halt an der Masse immer mehr wegnimmt. Die Nachfrage, die Kaufkraft fehlt, meinst du? Ja, also es könnte tatsächlich die ganze Welt morgen ethisch richtig handeln, in Anführungszeichen, deswegen wird der breite Masse trotzdem von Jahr zu Jahr mehr fehlen. Das ist genau der Punkt für die Schlussfolgerung, die er daraus zieht. Wenn ihr das alles mal kurz anschaut, ich zitiere es kurz, so verschiebt sich die Moral unter Wettbewerbsbedingungen von den Motiven, Tugenden und Charaktereigenschaften des Einzelnen grundlegend, wenn auch nicht ausschließlich, auf die Rahmenordnung, die wir auch soziale Ordnung nennen. Das heißt einfach, dass das moralische Handeln von Einzelnen nicht ausreichen kann, damit ein System tatsächlich positiv ist. Es muss grundlegend auf der Systemebene sich was ändern, damit diese Ungleichgewichte, die systematisch entstehen, die negative Auswirkungen nicht so entfalten können, wie sie das momentan noch können. Ja, dazu passt ja, auch das Trigema-Beispiel. Das passt ja dazu. Ist die Information bekannt und insgesamt wird das gewürdigt, dann wird tatsächlich die Trigema-Ware, von der man weiß, dass sie nicht nur 50 Cent teurer ist, sondern ein bisschen mehr, aber nicht überteuer, dann wird die auch erworben. Und sie wird erworben. Ich lese hier einiges heraus. Er bringt hier die Ebene, die soziale Ebene, die Werte eben, die Moralvorstellung mit hinein. Also nicht nur der rein technisch der Wettbewerb, wie wir es, sagen wir, Freiburger Schule Ordoliberalismus haben. Wettbewerb kann ja nur da sein, wo es auch viele Wettbewerber gibt. Nun haben wir einen Hang dazu, dass nach und nach der eine kaputt geht, weil er seine Rentabilität nicht mehr packt. Das heißt im Klartext, er fängt an Verluste zu machen und noch mehr Verluste und im nächsten Jahr noch, weil dann ist er weg. Am Ende bleiben zu wenig übrig. Wir kommen erst in die Charaktere eines Oligopols und wenn es ganz schlimm läuft, in ein Oligopol. Das ist ja die eine technische Voraussetzung. Und das andere, das gefällt mir, also mir gefällt das richtig gut, was er da schreibt, ne? Die Wettbewerbslogik erschwert es dem einzelnen Akteur moralisch zu handeln. So, nur wenn sich dieses moralische Handeln wirtschaftlich auszahlt oder unmoralisches Handeln durch sanktionsbewährte Regeln unwirtschaftlich gemacht wird, kann sich überhaupt wieder ein vernünftiges Handeln durchsetzen. Das muss ja nicht zwingend moralisch sein, aber es sollte zumindest nicht unmoralisch sein. Also der Ansatz gefällt mir gut, dass hier auch die Werte, die sozialen Werte, ich sag mal ganz frech, die wahren Werte, dass die mal ins Spiel gebracht werden. Wie hieß denn diese von dem Ökotextladen da, von dem Ökotextil, Sina? Das kann ich dir im Moment nicht sagen, was mir jetzt auch vorhin eingefallen ist, das wäre mein Abschlusssatz, das wird jetzt mein Abschlusssatz. Das ist, wie heißt er? Faber, der jetzt kommen soll, mit seiner Sozialökonomie. Der beschreibt ja genau das Gleiche, nur schon mit Vorschlägen. Christian Faber hat die Gemeinwohlökonomie. Gemeinwohlökonomie, genau. Danke. Ja, das ist aber im Prinzip auch nur, ich sag mal immer, das sind regionale Lösungen und protektoristisch betrachtet hilft das natürlich keinem, wenn wir jetzt in Europa durch die Piraten, keine Ahnung, neues Geldsystem haben. Das ist so ähnlich wie der Vergleich halt hing NATO versus Russland. Die haben beides gleiche Problem, dass sie eben auf der Suche nach Sicherheiten sind. Und ansonsten, ja, die Rohstoffe, okay, da kann man sich drüber streiten, aber es ist trotzdem das Gleiche. Ich würde jetzt meine Wortmeldungsliste weitermachen. Thomas? Axel hat es jetzt genau vorweggenommen. Genau, das war diese Überleitung zu Christian Faeber, ne? Also natürlich macht das irgendwie folgerichtig, was er etabliert mit seiner Gemeinwohlbilanz, sind ja Parameter, in denen er eben gerade nachhaltig oder ökologisches, also verschiedene, wie soll man sagen, ethisch korrekte Verhaltensweisen zumindest erstmal numerisch erfassen möchte. Und das ist ja erstmal eine Voraussetzung, um überhaupt sich Gedanken zu machen, wie wollen wir das denn bewerten? Das finde ich ein guter Anfang. Also er macht es erstmal mit Punkten, ein Punktesystem. Und ob dann später da was Verbindlicheres raus wird, das kann man immer noch sehen. Aber man muss ja erstmal gucken, ob das funktioniert. Also insofern finde ich eine ganz gelungene Vorbereitung auf Christian Faeber, diese Gefangenen-Dilemma. Also ich stimme dem komplett zu. Der Christian Faeber ist damit am weitesten. Nur habe ich halt auch oft gemerkt, dass gerade in der Wertediskussion viele gibt, die einfach sagen, ja, aber mein Weltbild ist halt, dass mir das wichtig ist, was ich in der Tasche habe, wie oft ich im Urlaub fliege und wie viele Autos ich habe. Und mir ist eben nicht das Gemeinwohl wichtig, ja. Und dass dann immer so eine Wertediskussion ist, was jetzt der Einige für richtig empfindet, ja, wie viele Punkte es dafür gibt, das sieht ein anderer eben anders. Aber das ist immer eine grundsätzliche Diskussion, die ja auch in diesem System da ist, wo du letztendlich Gemeinwohlinteressen und Egoismus gegeneinander setzt. Und du hast innerhalb von allen Interaktionen, und zwar wirklich allen Interaktionen, immer gemeinsame Interessen und eben in den meisten Interaktionen auch konfligierende Interessen, genau wie es dort in dem Artikel, in dem Vortrag dargestellt wird. Und die Dynamik, die sich daraus entwickelt, insbesondere in den aggregierten Zuständen, dass dabei am Ende häufig, wenn nicht meistens, ein Ergebnis dabei rauskommt, das keine der beiden Seiten haben möchte, aber das sich zielsicher als einzig stabiles Gleichgewicht, als Nash-Gleichgewicht einstellt. Das muss man auf dem Schirm haben, um tatsächlich wirklich brauchbare Vorschläge für das Rahmensystem zu schaffen, das eben genau die Handlungen unterbinden soll, die gemeinwohlschädlich sind. Stefan? Ja, ich denke, man will doch im Endeffekt da die Leute da Richtung, also auch Gemeinwohlökonomie will die Unternehmen da, im Wesentlichen stehen ja da die transnationalen Konzerne da im Mittelpunkt, dass man die auf eine Ebene bringt, wo sie also Arbeitsplätze schaffen zum einen und zum anderen halt dann irgendwo, was soll man sagen, also diese Gewinne, Rendite oder so, dass sich in Grenzen hält oder reinvestiert wird. Also viele Rückstellungen oder so und dann irgendwo wieder in den Ort fließt oder in die Region sowas. Also so wie die Sina Trinkwalder, so als Musterbeispiel habe ich das, wo dann ihre, ich weiß nicht wie viel, paar Dutzend Näherinnen da angestellt hat und dann das so, wie soll man sagen, die ist ja so ein bisschen durch die Medien gegangen, auch beim Erwin Pelzig und so, wo sie dann ein bisschen anfangs Non-Profit das Unternehmen betrieben hat und also sowas in Richtung, was ich mir auch in der Gemeinwohlökonomie eben vorstelle. Eben nicht primär auf Rendite aus und auf die Eigentümer irgendwie, sondern ist selbst Unternehmerin und da dann, ja, das irgendwie nachhaltig betreibt, das Geschäftsmodell. Also Fokus auf die Belegschaft, auf die also Mitarbeiter und im Ende als Ultima Ratio dann vielleicht sowas wie Belegschaftseigentum, was das Sarah Wagenknecht oder sowas auch vorschwebt. Ja. Ich sehe auch die Ansätze, die recht klassisch marxistisch im Prinzip auf der Seite von Sarah Wagenknecht sind, beziehungsweise eher auf Seiten von Gregor Gysi. Sie ist ja inzwischen mehr ordoliberal. Aber ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt an der Stelle haben, führt uns tendenziell eher weg davon, weil sowohl Felbers Vorschlag als auch die anderen, die ich bis jetzt gesehen habe, die Richtung einer gemeinwohlorientierten Organisation von Wirtschaftsunternehmen aufbauen, meistens in der Größenordnung, in der sie sind, sehr regional sind. Und das ist, Entschuldigung? Ich habe nur zugestimmt, extrem wichtig, dass das die Menschen unterscheiden können. Auch das Trinkwalder-Beispiel ist halt nur eine regionale Geschichte, die darauf basiert, dass eben wir von uns aus das Geld mehr denen geben. Aber selbst wenn alle Firmen morgen so handeln, gibt es halt immer noch sehr viele, die eben halt wissen, berechnet zum Beispiel an 8 Milliarden, da kann eben nicht jeder dreimal im Leben fliegen oder ein Auto oder ein Haus haben oder mehr als ein 500-Euro-Leben haben. Das ist dann halt einfach verständlich. Und das Problem, das ich insgesamt bei der Betrachtung, bei der Vorgehensweise sehe, die ist ganz wichtig und ganz entscheidend, um uns einfach zu zeigen, es gibt Gegenentwürfe, die funktionieren. Deswegen ist es überhaupt kein Angriff auf die Initiativen, die sich da bilden und die dort gemeinwohlorientiert im Kleinen als Graswurzelbewegung dem großen, ich sage jetzt mal vereinfacht, bösen Kapital entgegenwirken, sondern wir brauchen als Partei, als Bewegung Lösungen, die wir auf der Systemebene ansetzen können, wo es eben egal ist, ob die Leute egoistisch handeln wollen oder ob sie moralisch handeln wollen, dass sie grundsätzlich ihre rentablen Handlungsmöglichkeiten so beschränkt sehen, dass am Ende mindestens eine neutrale Wirkung auf das Gemeinwohl erzielt wird und keine negativen, aus denen sie Profit schöpfen können. Und das muss in einem institutionellen Rahmen verankert werden. Das ist die Herangehensweise und mein Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt bei der Weiterarbeit, bei der Vision. Wo wollen wir hinkommen? Welche Rahmenbedingungen wollen wir eben für unsere Geld Wirtschafts- und Finanzordnung schaffen, um sicherzustellen, dass systematisch sich nur solche Interessen und solche Handlungen durchsetzen können, die mindestens neutral und möglichst auch noch positiv für das Gemeinwohl wirken. Dass genau die Gefangenen-Dilemmas ausgeschlossen werden, bei deren Ergebnis ein Nachteil für die Menschen dabei rauskommt, für die Gemeinschaft. Und dass genau systematisch solche Gefangenen-Dilemmas ermöglicht werden, an deren Ende tatsächlich eine Mehrung des Gemeinwohls steht. Das ist der Ansatz, den ich jetzt gerne weiterverfolgen würde und deswegen auch meine Werbung in eigener Sache. Es wäre schön, wenn sich mehr Leute an diesem Projekt beteiligen würden, denn bei den letzten paar Sitzungen waren wir zu zweit oder zu dritt. Und ich habe festgestellt, dass sobald 4 Leute im gleichen Raum sind, mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Ansätzen sich in die Vision einbringen, ab da ist wirklich produktives Arbeiten möglich und ab da geht tatsächlich auch was vorwärts. Und das ist die letzten 3-4 Sitzungen nicht gelungen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass mehr Leute sich da beteiligen würden. Deswegen Tagesordnungspunkt 4, Weiterarbeit bei der Vision. Wer hätte denn Interesse? Ich. Ja, bin ich auch wieder mit dabei. Ja, wann trefft ihr euch denn immer? Also unsere letzten Sitzungen waren meistens Sonntag am Wochenende, weil Hetty und einige anderen auch nur am Wochenende konnten. Aber ich würde jetzt quasi an dieser Stelle hier in der Mittagssitzung den nächsten Termin vereinbaren. Und das möglichst zeitnah. Also gegen Wochenende, wann ist es euch denn recht? Freitag geht bei mir nicht, Samstag geht bei mir nicht und Sonntag geht bei mir frühestens am Abend. Ansonsten die darauf folgende Woche wäre bei mir verfügbar. Wie schaut's bei euch aus? Das Gleiche. Wollen wir es gleich nächste Woche machen oder ist Sonntagabend sinnvoll? Ich habe jetzt mal Sonntagabend in Zeile 85 im Pad reingeschrieben. Wenn ich da 3x plus 1 sehe, dann ist es Sonntagabend. Ansonsten würde ich Dienstag vorschlagen. Videogold, bist du im Pad drin? Ja, ich bin drinne. Ich sehe es auch, aber ganz unten steht noch 5.3. 5.3? Nächstes Treffen der AG. Nein, nicht der AG. Wir sind in Tagesordnungspunkt 4, Zeile 80 bis 86. Ich hab's, danke. Jupp. Ich gebe noch kurz. Aber von dem, was ich momentan sehe, ist, glaube ich, Dienstagabend. Das sieht so aus, als wäre das der Gewinner. Okay. Gut, dann Dienstagabend, Abend 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Was ist euch am liebsten? Egal. Die anderen? Setzt die Zeit. Ich schlage 19 Uhr vor. Dann würde ich sagen, 19 Uhr treffen wir uns und sobald 4 Leute da sind, starten wir. Ist das okay? Ja. Gut, 19 Uhr, 4 bis 5 Leute, sehr gut. Das wäre super, dann können wir da progressiv weiterarbeiten. Gut, dann habe ich im Tagesordnungspunkt 5 noch eine Frage eingestellt, mehr oder weniger. Und zwar am 15.04., wenn Christian Ferber zu uns kommt. Haben wir die Möglichkeiten von Streaming? Wie sieht's aus mit Nebelhornradio? Ich habe jetzt mit Dani geredet und der meinte, dass Wurzel momentan absolut gar nichts macht. Gilt das auch für uns oder gibt's da eine Sonderregelung für uns? Guten Abend. Ich werde ihn mal anrufen und dann Bescheid sagen. Ich kann es dir nicht sagen im Augenblick, ob er es für uns machen wird. Ich hoffe es jedoch. Das wäre super und ich finde es toll, dass du ihn da kontaktierst. Danke dir. Gut, das war im Prinzip bloß meine Frage und eine zweite Frage, die sich so ein bisschen anschließt, ist, gibt es Möglichkeiten, das breit in die Partei zu tragen, dass Leute, die Interesse haben, da zugegen sein können? Was kann man in der Vororganisation besser machen, um möglichst viele Leute, möglichst auch externe anzusprechen, dass die wissen, Piraten wirken nach dem Sinne, wie setzen uns mit den wichtigen Vordenkern unserer Zeit auseinander und wir lassen auch die breite Öffentlichkeit daran teilhaben. Gibt es Möglichkeiten, das zu verbessern? Ja, ich meine schon. Ich denke hier an den Weg English Top-Down, dass die Koordinatoren oder eine entsprechende Delegation sich mal den momentan aktuellen Bundesvorstand vornimmt, um diesen mal in meinem zweieinhalb Stunden Gespräch wirklich zu belegen, um die ersten Erkenntnisse, die wir haben, oder einfache Zusammenhänge, hier erstmal zu vermitteln, mit dem Ziel, dass von hier aus, also von der Vorstandsebene, eine Aufmerksamkeit erregt wird im Rest der Partei, die man dann nutzt. Das hilft natürlich kurzfristig überhaupt nicht. Du musst es auch aufbauen, schrittweise. Was wäre dein Vorschlag, Lack? Es geht doch jetzt immer noch um die Werbung, oder? Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir mit der Bundeswebseite, mit Monopol reden und irgendwie ein Announcement für die Aktion, für den Termin machen und den über die Bundeswebseite schicken. Warum denn nicht? Yes. Ja, das wäre eine super Geschichte. Die Frage ist, meine Erfahrung jetzt hier nicht in Online-Diskussionen, sondern draußen auf der Straße, wenn du so möchtest. Die ÖDP hängt in München permanent jeden Monat überall Plakate auf. Da steht immer, ÖDP lädt ein Nico Pech zum Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum. Christian Felber zum Thema Gemeinwohlökonomie. Nächste Woche geht es um TTIP und Chancen und Risiken. Glauch oder wie immer der Typ heißt, der da eingeladen ist. Jeden Monat haben die einen großen Saal in München, den die auch meistens komplett voll kriegen, wo ein Referent vorne steht und ein interessantes Thema vorträgt. Die Wirkung in München ist recht intensiv, weil dieser Saal fasst immerhin knapp 500 Leute. Und das kriegen die einmal im Monat voll. Und wir haben einen barrierefreien Zugang über das Internet, wo wirklich sich jeder, ohne den Fuß aus dem Haus bewegen zu müssen, kostenlos sich bei uns einwählen kann, um eine Fachdiskussion beiwohnen zu können und auch Fragen stellen kann. Und wir haben eine wesentlich bessere Infrastruktur, die deutlich barrierefreier ist, und trotzdem schaffen wir es nicht, diese Zahlen zu uns in unsere Online-Podiumsdiskussionen zu bringen. Und das finde ich schade. Und deswegen ist die Frage, wie schaffen wir es, da mehr Leute anzusprechen? Also ich finde, du musst natürlich unterscheiden zwischen denen, die live dabei sind und die, die sich dann später irgendwie in der Aufarbeitung anhören. Meiner Meinung nach ist diese Wirkung in der Zukunft viel größer als als das aktuelle Event. Und von daher machen wir eigentlich gar nichts falsch. Bei der Analyse bin ich komplett bei dir. Und die Klickzahlen geben uns ja auch insofern recht. Wir schaffen es ja zum Teil bis auf 1500 Klicks auf YouTube zu kommen für die einzelnen Diskussionen, die wir angestrebt haben. Also das ist schon gut. Und das wird in der Zukunft auch noch deutlich mehr werden. Die Frage ist, gibt es jetzt, im Hier und Jetzt, Möglichkeiten, die Basis für diese zukünftigen Mehrklicks zu vergrößern? Weil, dass es am Ende einen Lawineneffekt gibt, wo immer mehr und immer mehr und immer mehr kommen, das ist vollkommen klar. Aber wenn du mit einem großen Schneeball startest, dann ist es wesentlich schneller eine Lawine da, als wenn du mit einem kleinen Schneeball startest. Michael, hatte der Wischer nicht eine Wortmeldung? Entschuldige, ich bin offensichtlich nicht mehr in der... Ja, stimmt. Sorry, Wischer. Bin schon durch. Boah. Das heißt, es ist eine reine Anregung, falls irgendjemandem auch etwas einfällt, was man Cooles machen könnte, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Immer gerne, wie gesagt, ich würde gerne mit einem etwas größeren Schneeball starten. Insbesondere, wenn wir haben ja die besten Leute bei uns auch zum Teil schon da gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht Kontakt zu wirklich guten Leuten, Flassbeck und so weiter hätten. Alles, was mehr Klicks generiert, was mehr Aufmerksamkeit generiert, ist gut. Deswegen, wenn da Vorschläge da sind, also ich werde nochmal einen Bruno anrufen, mal fragen, ob der vielleicht Ideen hat. Ansonsten Bundeswebseite, Wischer ist ja sowieso im Team mit dabei. Wir haben also Ansprechpartner, das ist kein Problem. Plus grundsätzlich als Diskussion, was können wir besser machen? Dann kleiner Vorschlag, schreibe einen Einladungstext, der gut formuliert ist, und schick ihn entweder Wischer oder mir, und dann packen wir den auf die Bundeswebseite, und bessere Werbung kriegst du nicht. Also nicht kostenlos. Das ist super, das will ich auf jeden Fall machen, allerdings muss ich zuerst das Buch von Felber lesen. Das kommt am 17. am Montag nächste Woche raus. Ich habe das auch vorbestellt. Geld, die neuen Spielregeln. Und das ist ja die Grundlage der Diskussion, zusammen mit dem vorher benannten Artikel über die Gefangenen-Dilemmata. Und ich glaube, damit können wir dann auch eine sehr gute Diskussion machen. Und die Anmeldung kann also dann rausgehen und dann hoffe ich, dass das entsprechend Aufmerksamkeit generiert. Dann bin ich von mir aus mit Artikel 5, mit Top 5 fertig und würde zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Gibt's Gegenrede? Gut, dann Tagesordnungspunkt 6, Euvicon. Also es ist eine Ankündigung im Prinzip, die ist jetzt eine Woche vorverlegt worden, weil der nächste Termin ausgebucht ist. Das heißt, es ist das Wochenende vom 3.5. auf den 4.5., wo das Ganze stattfindet. Genauere Informationen gibt es nächsten Dienstag. Da wird auch das Wiki zu Euvicon dann hoffentlich zeitnah aktualisiert, sodass die Leute, die auf die Seite gehen, dann auch gleich wissen, wann die nächste stattfindet. Gibt es dazu noch was zu sagen? Mich würde persönlich interessieren, wer von hier auf jeden Fall kommen würde. Ich. Ich. Ich. 3 von 18? Ja, ich werde ja wohl da sein müssen, ne? Du hast ja gesagt, ich habe einen Vortrag zu halten. Das Thema hast du ja auch gleich vorgegeben. Jawohl, ja. Ja, ich kann leider nicht kommen. Ich habe Samstagnachmittag und den ganzen Abend einen Bandauftritt. Das heißt, ja, wenn, dann könnte ich nur mal 2 Stunden am Samstag und mal 2 Stunden am Sonntag und das rentiert sich dann nicht. Welcher Termin ist das genau? Ja, also so wie es aussieht, sicher kommen 4 Leute hier aus den Leuten, die gerade da sind. Paul, das ist im Anfang März. Wahrscheinlich komme ich ja auch. Super, dann habe ich vielleicht auch jemanden, wo ich mitfahren kann. Hm. Ich auch. Gut, dann sind wir schon 6. Termin nochmal genau? Der Termin bitte. Das ist der 3.5. bis zum 4.5. Wochenende. Samstag, Sonntag. Frankfurt am Main. Ich denke, dann bin ich auch da. Dann wären wir bei 7. Geht klar. Also ich schätze, es kommen Leute. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, weil die genaueren Details der Euvicon werden nächste Woche Dienstag festgelegt werden. Deswegen würde ich einfach darauf warten, bis da die Ergebnisse kommen. Gut, dann sind wir Tagesordnungspunkt Sonstiges gelandet. Und zwar bei einer Frage von Stefan. Bitte. Ach, was Sonstiges. Ist ja nicht, also direkt eine Frage ist es nicht. Ist ja erst so eine Feststellung, also dass die Marina Weißband hier da gestern eben getweetet hat, ich zitiere mal, kein Tag, ohne dass mehr russische Truppen in die Krim kommen. Langsam hoffe ich, dass UK sich im Zweifelfall an seine Verpflichtungen erinnert. Also, damit ist die Ukraine gemeint und nicht das United Kingdom, oder? Ja. Danke. Das war mir nämlich gerade nicht klar. Aber damit also, klärt sich das Ganze. Sorry. Das trifft mich jetzt auch wie ein Hammer. Die Ukraine ist damit gemeint. Ja, 140 Zeichen, weißt du? Twitter. Ja, deswegen sage ich, Twitter ist ein scheiß Kommunikationstool. Okay, ich habe jetzt United Kingdom die ganze Zeit gedacht und da auch meine Antworten dementsprechend. Das muss ja einem ja mal gesagt werden, also sowas. Einen hätten wir die Show noch ein bisschen länger genießen sollen. Das ist jetzt gemein, aber ja, ich hatte auch am Anfang eben genau die Vermutung und habe dann gedacht, nee, kann nicht sein. Denn es gibt keine Geschichte zwischen dem Vereinigten Königreich und der Krim direkt. Doch, gibt es. Ich glaube, Frankreich und der Krim. Verpflichtungen? Aber, ja, es gibt zumindest das Angebot der Briten, zumindest soweit ich das gelesen habe, dass die Ukraine damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, glaube ich, oder nee, sogar vorher, auf Atomwaffen verzichtet und dafür sozusagen verteidigt wird. Und da haben sich die Briten vor allem besonders eingesetzt für. Super. Ich merke, meine Allgemeinbildung im Bereich auf die Krim tendiert gegen Null. Und entschuldige mich. 1876 war, glaube ich, der letzte Beilegung Konflikt von der bei der Krim, das war ja schon mal so ein Gebiet, so ein umkämpftes. Aber Stefan, da muss die Marina sich klarer ausdrücken, sag ich mal. Ich bin ganz sicher, dass Marina auf ihrem Blog Marinas Lied bestimmt ganz, ganz, ganz detailliert auf ihre momentane Analyse der Situation in der Krim eingeht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal schaust, was sie auf ihrem Blog veröffentlicht zu dem Thema, damit genau solche Kommunikationsprobleme zwischen United Kingdom und Ukraine gelöst werden können, bevor das Ganze eine Riesendiskussion wird, die ja, die keine Basis hat. Kurzer Einwurf, hat Fever auch geschafft. Sowas passiert dauernd. Das ist insgesamt ein Problem in der Kommunikation. Wenn Leute wirklich das Gleiche unter dem verstehen, worüber man redet, dann funktioniert Kommunikation meistens ohne Probleme. Das Problem ist, sobald das nicht der Fall ist und zwei Leute unter dem gleichen Begriff was anderes verstehen, dann kommen Probleme auf und dann diskutiert der eine über Äpfel und der andere über Birnen und am Ende wundert man sich, dass man sich tierisch über was streitet, obwohl man eigentlich in der Sache Konsens hat. Und das passiert gar nicht mal so selten. Frage fürs Protokoll, kann ich das ganze Zeug hier, was jetzt hier drin steht, dann aufgrund der Unerheblichkeit aus dem Protokoll löschen, Stefan? Ja, bitte lösch das mal, vorübergehen. Gut, damit muss ich nochmal sowas ausbannen. Jupp, ich glaube, das ist vernünftiger. Damit kommen wir zum Top Sonstiges. Da ist eine kleine Linksammlung rein. Im Vorgespräch gab es einige Links, die reingepostet wurden, unter anderem von der letzten Anstalt. Ein paar Sachen im Vorbesprechung. Bernd Senf hat eine Analyse zu Licht und Schatten der LaRouche-Bewegung geschrieben, was ich interessant fand und auf dem Geldsystem-Piraten-Blog veröffentlicht habe. Und dann gab es einen TED-Link über Does Money Make You Mean, über die Psychologie von Leuten, die eine Besserstellung im Monopoly-Spiel haben und wie sie das rationalisieren und was sich daraus an Problemen ergibt. Und noch zwei Videolinks von unserem Neuzugang Video Gold, die ich auch mal einfach reingestellt habe. Wer immer Interesse hat, schaut euch das jeweils an. Und meine Frage, gibt es noch weiteres im Bereich Sonstiges? Ansonsten würde ich den offiziellen Teil der Sitzung heute schließen. Ich habe noch eine Sache, der Videogold hat das erste Video, also mein Vortrag, wie Geld entsteht und vergeht, gebracht. Ist es okay, wenn ich dir den zweiten Link mal schicke zu meiner Schuldenbremsen-Thematik-Video? Merkwürdigerweise geht bei mir der Link im Moment nicht. Du musst mal gucken, ob er bei dir geht. Das kann auch an meinem Browser liegen. Ich tue dir hier neben in den Chat rein. Okay. Du hast gesagt, du hast was veröffentlicht auf dem Blog der Geldsystempiraten. Also ich sehe da jetzt immer noch den Artikel von Piratus. Nein, nicht auf dem Blog der Geldsystempiraten, sondern auf der Facebook-Gruppe, entschuldige. Für die Geldsystempiraten ist meine Aufarbeitung des Vortrags von Professor Hohmann noch viel zu intellektuell. Ich möchte das ein bisschen so runterbrechen, dass das wirklich allgemeinverständlich ist und einen Artikel draus machen. Oder seid ihr der Meinung, dass die Wiki-Seite, so wie sie momentan steht, als Artikel taugt? Na, wenn du, ich meine, es wäre wirklich schön, wenn man eine Anwendung des Themas finden könnte, das ein bisschen eher den Bezug zu Geld direkt herstellt. Das hat da eigentlich wenig drin verloren, dieser ganze Ansatz. Dass die Geldsystematik, ob das Geld entsteht und vergeht oder wie auch immer, es geht nachher ja auch um eine Einkommensverteilung. Die halte ich immer noch für viel wichtiger. Hier wird gerade mit diesem Roman-Artikel wird eine ganz andere Qualität hineingefahren, die überhaupt nichts mit Geld zu tun hat, nämlich die nicht mehr die rein materielle, wirtschaftliche, ökonomische Bewertung, sondern es gibt auch etwas anderes außerhalb der Ökonomie. Und vor allem die Bedingungen und die Begrenzungen von moralischen Handlungen in Wettbewerbssituationen. Das Problem, das er sehr schön analysiert, er sagt, dass die gesamte klassische Moraltheorie, die wir philosophisch im Abendland als Standard ansehen, was bei uns im Hintergrund immer als Metaprogramm läuft, ist vollkommen unbrauchbar, weil im 19. Jahrhundert vor der Anwendung von Wettbewerbslogik auf die wirtschaftlichen Belange entstanden, dass genau diese ganzen Ideen, mit denen wir dauernd arbeiten, unbrauchbar sind in einer Situation, wo Wettbewerb auch im wirtschaftlichen Bereich stattfindet, dass die Rahmenbedingungen für solche Handlungen sich vollständig geändert haben und deswegen auch die Lösungen, die ja dauernd angemahnt werden, so wie gegen diese vorgestellte Gier eben die Tugendmäßigung gestellt werden soll, dass das absolut Schwachsinn ist und überhaupt nicht funktioniert, weil das Problem völlig falsch identifiziert wurde. Das ist das, was er eben genau darstellt in dem Vortrag. Und dass eben die Lösungen auf einer ganz anderen Ebene zu suchen sind, als wie sie momentan gesucht werden. Ah ja, da fällt mir ein Bezug ein, weil du das gerade sagst. Also der ehrbare Kaufmann ist ja so ein traditionelles, so ein altes Thema und irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und so wie es den ehrbaren Kaufmann gab, gab es auch den oder gibt es auch den ehrbaren Banker, der irgendwie mit seiner moralischen Handlung für sein Banking einsteht. Und vielleicht wäre das ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, vielleicht als Bezugspunkt. Naja, wieso sind denn Banker an der Manipulation von Libor und Zinsen und so beteiligt, jetzt sogar auch Zentralbanker, die eigentlich Beamte sind. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, das einzufädeln. Sehr gute Idee. Ja, wobei gerade bei Bankern bin ich der Ansicht, hier sollte man eine echte Unterscheidung vornehmen. 95% aller Banker machen nichts anderes als ihr ganz normales Geschäft, was sie tun sollen, gemäß den Vorgaben von woanders, weiß ich, da gibt es ein paar Restriktionen, die haben ein Einkommen, das ist weder zu hoch noch zu niedrig. Von dem, wo wir immer gerade jetzt gerade gesprochen worden ist, das sind diese, die befinden sich in den letzten 5%. Und die sollten nicht Maßstab der Dinge sein. Ich glaube, Bunke, ich glaube zum Begriff des ehrbaren Kaufmanns, das ist genau der Punkt, auf den AMT hingewiesen hat. Das ist ein Begriff, ich will mich nicht täuschen, aus dem Mittelalter. Und im Grunde genommen, der ehrbare Kaufmann war derjenige, der die Preise hochgehalten hat. Das war nichts anderes als ein Zunftbegriff oder ein Gildenbegriff. Und der ist nach und nach später vielleicht umgewandelt worden in einen Kaufmann, der sein Wort hält. Aber das war schon alles. Also während das, was der AMT vorträgt, ist sozusagen die Verwandlung der ganzen moralischen Struktur in eine Wettbewerbsstruktur und wo es ums Überleben geht. Und das tut die AG, meint der AMT durch die Blume, nicht ausreichend berücksichtigen. Genau, weil die Motivation ja nicht eine negative ist. Es ist keine Giermotivation, die die Akteure in einer Wettbewerbssituation dazu bringt, dass sie auf Profitmaximierung aus sind, sondern es ist tatsächlich der Überlebenstrieb und nicht unbedingt der Überlebenstrieb im Präsens, weil es kann ja sein, dass es der Firma momentan super geht, aber sie kann nicht davon ausgehen, dass sie durch eine Innovation morgen nicht mit ihrem Kerngeschäft und damit ihre Existenz überflüssig gemacht wird. Das bedeutet, sie muss präventiv, um ihrem Selbsterhaltungstrieb nachzukommen, auf Ressourcenmaximierung aus sein. Und das schafft einen gesamten Rattenschwanz an Problemen, die da mit hinten dran hängen. Umweltzerstörung und so weiter. Umweltverbrauch, Ressourcenverschwendung, die Liste ist sehr lang. Aber das ist kein lasterhaftes Verhalten, das dahinter steht. Es ist auch nicht das Verhalten von Individuen, sondern es ist ein Systemimperativ, der aus dem Wettbewerb zwingend logisch hervorgeht. Und deswegen müssen alle Lösungsansätze für diese Problematik, für diese Dilemmata auch auf der Systemebene erfolgen und diese permanente Personalisierung von Problemen, die bei uns überall in den Medien stattfinden, die muss abgestellt werden. Denn es sind nicht die Individuen, sondern das System ist das Problem. Das Problem ist, dass sich die Leute immer an den Individuen aufhängen, ohne zu begreifen, dass das System automatisch solche hervorbringt, die das System stützen und dadurch im System erfolgreich sind. Das macht jedes System, das macht der Feudalismus, das ist in der Geschichte immer wieder so gewesen. Zum Teil die Leute des Mittelstandes, die sich auf die Seite der Aristokratie geschlagen haben, um ihre Vorteile und ihren relativ privilegierten Stand gegenüber dem den Massen, dem Pöbel zu erhalten. Und diese Allianzen, die innerhalb von solchen Gefangenendilemmas immer wieder auftreten, die müssen wir gesellschaftlich so ordnen, dass am Ende Handlungen, ausschließlich Handlungen ermöglicht werden, die tatsächlich das Allgemeinwohl fördern. Und das ist ein ganz, ganz dickes Brett, weil die Leute immer versuchen zu personalisieren, statt zu abstrahieren. Aber dann musst du die Disruption verbieten. Nee, überhaupt nicht. Weil das was da vor, eben kam auch das Wort Zünfte. Es gab in der Vergangenheit vor ein paar hundert Jahren schon Lösungen, die man, ich denke, heute gar nicht mehr so sieht. Und eine dieser Wege, weil Wettbewerb ja, aber nicht kaputt Wettbewerb, meine ich, haben die Zünfte ganz elegant gelöst. Die Zünfte haben ja darüber bestimmt, ob eine weitere Metzgerei kommt oder nicht. Die haben das verteilt. Und wenn ich das mal überspitzt formuliere, die haben das auch. Jeder hatte da sein Versorgungsgebiet und es gab noch eine Überschneidung mit einem anderen. Also insofern war eine Konkurrenz da. Der Wettbewerb war nicht vollständig gegeben, aber es war trotzdem einer da und alle konnten überleben. Ne? Also das ist auch ein Ansatz. Gewisse Gebiete, gewisse Bereiche, wirtschaftliche Bereiche, Versorgungsbereiche können so wettbewerbstechnisch geschickt gestaltet werden. Und die haben dann zumindest einen Grund weniger, unmoralisch oder überzogen, jemand anders aus dem Feld zu drängen, weil es da jemand gibt, der dem dann tierisch einen auf die Finger haut. War doch nichts anderes wie Kartellbildung auf hochwertigem moralisch Niveau sozusagen. Es war reines Gruppeninteresse, es war reine Statik oder zumindest Dämpfung von Verwandlung und von Innovation und von sozialen Unruhe. Also ich glaube nicht, dass wir das überhaupt in diese Richtung verfolgen sollten, Axel. Auf keinen Fall. Und das meint der AMT auch nicht. Der AMT meint wahrscheinlich, wir brauchen Strategien und Strukturen, wo auch sozusagen der kleine Mann nicht in diese Situation des Losers reinkommt, ja, und wo der große Mann gezwungen ist, ihm seinen Anteil zu geben. Dann gehen wir in die Gegenwart. Jetzt in der Gegenwart zwar speziell die Schornsteinfeger, die zunächst, ist eine sehr restriktive Aufteilung. Ein Schornsteinfeger hat, keine Ahnung, 2800 Hauseinheiten. Wenn das zu viel wird, wird ein weiterer Bezirk geöffnet. Wenn das zu wenig wird, wenn er zu wenig hat, werden Bezirke zusammengelegt. Und zwar dann, wenn der eine Schornsteinfeger in Rente geht. Da ist überhaupt kein Wettbewerb. Der Vorteil ist, es ist Bestandteil eigentlich der Brandschutzversicherung, weil die machen die Brandstätten. Ich muss mich um nichts kümmern, der macht das für mich. Das wird jetzt ersetzt durch einen Wettbewerb, was mit Sicherheit am Ende mit vier großen Unternehmungen ist, die einen Haufen Angestellte haben. Ab jetzt muss ich mich selber als Hausbesitzer darum kümmern, dass ich dieses mache, dass ich jenes mache, dass ich das mache, oder ich muss einen Vertrag mit einer dieser Gesellschaften abschließen. Das wird der Zustand in 15 Jahren sein. Ob das so das Wahre ist, weiß ich nicht. Also ich find's nicht, ich finde das jetzige System recht gut. Kein Schornsteinfeger wird reich, aber auch keiner ist arm. Wie gesagt, ich glaube, dass es nichts bringt, das zu personalisieren. Ich glaube, wir brauchen wirklich Lösungen, die eben systematisch dafür sorgen, dass sich solche Aktionen lohnen, die für das Gemeinwohl mindestens neutral, möglichst positiv sind und dass solche Wettbewerbssituationen unterbunden werden, bei denen am Ende einen Schaden für die Gemeinschaft bei rauskommen. Und ich sehe auch in der Diskussion, dass immer wieder Einzelbeispiele wichtig sind, um das Ganze zu illustrieren, aber das kann einem auch letztendlich wegführen. Zum Thema Zünfte und so weiter. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das auch Hohmann bringt. Deswegen auch die Empfehlung, hört euch mal den ganzen Vortrag an, wenn ihr die Zeit habt, 62 Minuten. Insbesondere auch die 6 Beispiele, die er bringt. Die erklären sehr gut, welche Probleme und welche intelligenten Problemlösungen existieren um Dilemmas wirklich aufzulösen. Ich denke da insbesondere, wenn ihr mal runterscrollt, gehen wir mal konkret auf die 6 Beispiele, die er bringt. Das mit der Allmende, die Tragik der Allmende, wo er sagt, die Überfischung der Weltmeere wurde letztendlich in Teilen dadurch gelöst, dass weitaus größere Gebiete ins Privateigentum der Länder eingegliedert wurden, sodass eine Schonung auch den gleichen Fischereivereinen zugute gekommen ist. Also es sind ja Großindustrien, also Vereine, verharmlost. Aber genau durch die Institution Privateigentum, die ja eigentlich genau das Gegenteil von Allmende ist, wird letztendlich ein Gemeingut geschützt, das ansonsten in diesem freien Spiel der Mächte in negative Gefangenendilemmas reinführt und dann zu entsprechenden Problemen führt. Das heißt, die Innovativität von Lösungen kann uns zum Teil dahin führen, dass wir mehr Privateigentum fordern, um am Ende eine bessere Schonung hinzukriegen. Stefan, ich weiß nicht, warum du nicht so in die Blechtrommel reinkommst. Ich habe keine Ahnung. Bitte? Ich kann das erklären, aber ich will es gar nicht erklären. Ja, bitte schieß los. Warte mal nach der Aufzeichnung, okay. Ja, meine Frage, wollen wir die weitere Diskussion noch in den offiziellen Teil nehmen oder sollen wir den jetzt schließen? Schweigen werte ich als ein Plus für schließen. Damit bedanke ich mich bei allen Teilnehmenden an der heutigen Mittwochssitzung am 12. März 2014, der wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Es ist 21:45. Ich wünsche allen Anwesenden noch eine interessante und angeregte Diskussion im inoffiziellen Teil. Danke. Danke. Danke. Also schieß mal los, Tobias. Wischer, beendest du noch die Aufnahme? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.